Hey! Hey! Welcome, Blank and Jones, Cologne, Germany. Sputnik, die Love Parade, live aus Berlin. Thank you. Sputnik, jetzt live von der Love Parade.